Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. An dieser Stelle wie immer herzlich willkommen zum Sunday Service, einer neuen Ausgabe hier mit Musik zwischen Pop und Elektronik. Real Estate hörten wir gerade eben, die Band aus New Jersey hat vor kurzem mit Atlas eine ja ganz unspannende, aber auch eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht mit ruhigen, netten Songs drauf, die wir gerade hörten. Der hieß Primitive. Heute in der Sendung gibt es unter anderem Musik, viel Jazz von Allium Ensemble, ziemlich viel Verrücktes von den Flaming Lips, außerdem elektronisches mit Martin dabei, krachiges von The Vacant Lots und Samantha Crane mit Singer-Songwriter-Musik. Das und noch viel mehr hier in dieser Sendung. Weiter geht's hier mit Sylvain Esso und dem Track Could I Be? Right. Das waren Sylvan Esso mit ihrem Track Could I Be. Die beiden, das sind einmal Emilia Meath, die ist für die Vocals verantwortlich, und dann Nick Sanborn, der macht die Programmierung der Beats. Haben gerade eben mit Sylvan Esso eine Platte veröffentlicht, die ja ziemlich gehypt wurde hier und da in den Musikgazetten. Da war ich immer ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, die Platte auf jeden Fall angenehm hörbar, ohne jetzt irgendwie Ecken und Kanten zu haben. Ganz gut gemacht, das Ganze. Drift Machine sind ein Duo aus Berlin, bestehend aus zwei alten Bekannten. Zum einen mal Andreas Gerd, kennt man vom Tide and Tickled Trio, und dann noch Florian Zimmer dabei, bekannt von der Band Sarus, früher mal bei Lalipuna mitgemacht und bei vielen, vielen anderen Projekten. Drift Machine nun ihr neuestes gemeinsames Output, und mit Nocturnes gibt es dort jetzt auch eine Platte, und hier kommen sie mit dem Track Drift. We'll be right back. Das war der Track Drift von Drift Machine. Drift Machine, wie gesagt, sind Andreas Gerd und Florian Zimmer, bekannt von diversen anderen Bands. Und ja, das Album heißt Nocturnes, genau das Richtige für alle Nachteulen unter euch, die sich die Nächte in dunklen Clubs rumtreiben. Aus Australien kommt Courtney Barnett, aus Melbourne, genauer gesagt. Die ist dort eine richtige Lo-Fi Queen, obwohl sie erst 24 Jahre jung ist, hat zwei EPs veröffentlicht in den letzten beiden Jahren, die jetzt zusammen als eine Langspielplatte veröffentlicht wurden. Sea of Split Peace heißt das Ganze. Großartiges Songwriting mit schönen Lo-Fi-Pop-Appeal. Hier kommt sie mit dem Track David. Der Track David von Courtney Barnett, das Ganze vom Album A Sea of Split Peas. Tracks, die, wie gesagt, letzten zwei Jahren entstanden sind. Ob sie dann demnächst auch neues Material rausbringt, das steht noch in den Sternen. Coming Soon ist nicht eine Ankündigung für was als nächstes kommt, sondern Coming Soon heißt tatsächlich eine Band. In diesem Fall kommen die aus Annecy, aus Frankreich und machen auch schon seit einiger Zeit Musik. 2008 kam ihre erstes Album raus, das Debütalbum jetzt, das neueste, trägt den Titel Tiger Meets Lion und die Musik darauf sehr 90er Jahre lastig. Ich habe mich manchmal gefragt, höre ich nun gerade Duran Duran oder sind es gerade Spandau Ballet? Hier kommt ein Track von Coming Soon, der da heißt Vermilion Sands. Black and white, decide, good or evil. So ein extrem Retro oder war das gerade extrem modern? Ich würde eher auf Ersteres tippen. Coming Soon hörten wir gerade, schon mal ein ziemlich bescheuerter Bandname, wenn ihr mich fragt, aber egal. Mit dem Track Vermilion Sands vom neuen Album Tiger Meets Lion für alle Leute, die in den 80er Jahren geblieben sind, musikalisch auf jeden Fall hörenswert. Black Twig kommen aus Helsinki. Der Mensch dahinter heißt eigentlich Aki. Oh Gott, Pojankjö oder so ähnlich müsste das aussprechen. Und der macht eigentlich ganz klassische Popmusik auf seinem neuesten Album Heliogram. Hier kommt der Track Pastel Blue. walked by the river. We passed a great tree. You told me you thought that it looked just like me. You said that you'd build in brick and in stone, right next to the tree, our beautiful home. And now we have no money. What we have is so much more. It feels as if we're running across the fields of snow. We walked by the river. A swan passed us by. This great bird reminds me of you, said I. Let us build a boat of resin and wood. I think that some traveling will do both of us good. And now we have no money. Das war der Track Fields of Spring von Sabina. Sabina ist eigentlich wirklich Sabina Skiuba. Hat mal bei der New Yorker Band Brazilian Girls mitgemischt und ja, klingt hier auf ihrem Album Toujours so ein bisschen wie Nico mit so einem ja, Englisch mit so einem deutschen Akzent gesungen, wie so deutschen Akzent. Sabina Skiuba ist eigentlich in Rom geboren, aber dann in Süddeutschland aufgewachsen und ja, deshalb halt auch dieser deutsche Akzent hier wirklich manchmal sehr, sehr stark bei einigen Tracks an die große Nico von Velvet Underground erinnert. Ihr hört den Sunday Service, hier geht's weiter mit Alexis Taylor. With all my heart, Alexis Taylor, die Stimme von der englischen Band Hot Chip, hier solo unterwegs. Await Barbarians heißt sein vor kurzem erschienenes zweites Solo-Album. Und er war zu hören mit einer ruhigen Nummer. Alle Songs hier drauf sind eigentlich relativ ruhig. Nichts für den Dancefloor auf jeden Fall, sondern eher für die Party nach zu Hause auf der Couch zum Runterkommen. Dolly and Porter, der Track gerade eben hier von Alexis Taylor. Martin ist ein Musiker, der aus Holland kommt. Martin Dayax heißt er eigentlich. Inzwischen ist er irgendwo in Washington, glaube ich, ansässig. Und veröffentlicht seine Platten auf Ninja Tunes. The Air Between Words heißt sein neuestes Album und hat er sich vor allen Dingen bei einem Track zusammengetan mit Kieran Hepton alias Fortet. Die gibt es jetzt zu hören. Das Glasperlenspiel, übersetzt so viel wie Glassbeat Games. We'll be right back. Glass Beat Game. Das war ein Track von Martin hier. Zusammen mit Kieran Hapton alias Fortet konnte man schön raushören, diesen Einfluss von Kieran Hapton. Ja, und Martin hat bisher zwei Alben veröffentlicht, die auf Brainfeeder rauskamen. Das neueste Werk hier, The Air Between Words, jetzt bei Ninja Tunes veröffentlicht, also ein kleiner Labelwechsel. Und The Air Between Words, auch Worte, auch Vocals gibt es hier drauf zu hören, und zwar in diesem Fall bei einer Kollaboration mit Copeland. Copeland, das ist Inga Copeland, die ja früher mal bei auch einem, wie hießen die nochmal, Hype Williams mitgemacht hat. Genau, Hype Williams war ihr damaliges Projekt. Ich weiß, das hieß, glaube ich, sogar immer noch. Und ja, für mich so einer der Highlights von diesem Album hier, The Air Between Words, Martin nochmal zu hören mit eben dieser Kollaboration. Der Track heißt Love of Pleasure. Der Track Love of Love of Pleasure, Martin zusammen mit Copeland, der Track vom neuesten Album The Air Between Words. Ihr hört den Sunday Service Playlist, könnt ihr wie immer nachlesen, wenn ihr möchtet, auf der Homepage unter sundayservice.de. Und weiter geht's in den Kasai All-Stars, ein Kollektiv von 15 verschiedenen Musikern aus dem aus der Kasai-Region, das liegt irgendwo im Kongo. Und dass die zusammen Musik machen, ist eigentlich relativ ungewöhnlich, weil sie aus verschiedenen ethischen Gruppen kommen und man nicht gedacht hätte, dass die sich so miteinander vertragen würden. Das tun sie aber trotzdem, obwohl die Kultur, Sprache und auch Musiktradition unterschiedlich sind. Die Kasai All-Stars vor allem bekannt geworden durch eine Kollaboration oder eigentlich ein Projekt, das nannte sich damals Trady Mods vs. Rockers. Das war im Jahre 2010. Da wurde Musik von den Kasai All-Stars gecovert von Leuten wie Animal Collective, Juana Molina, Shackleton, Deerhoof und noch diversen anderen Leuten. Und jetzt gibt es eine neue Platte von den Kasai All-Stars, die heißt Beware the Fetish. Und das Ganze als Doppelalbum mit richtig vielen langen Tracks drauf. Und bei einem, den ich euch gleich vorstellen werde, sind auch wieder bekannte Gäste dabei. Nämlich einmal... Na, wo steht es denn hier geschrieben? Ich muss mal ganz kurz nachlesen. Auf jeden Fall ist Juana Molina mit dabei und diverse andere Leute, die man halt von diesen Trady Mods vs. Rockers Geschichten kennt. Also im Prinzip so ein paar Indie-Bands, die hier die Kasai All-Stars unterstützen. Track heißt The Plogman und ist auch fast 10 Minuten lang. Thank you. joana. Johnny Weta, Johnny, merci beaucoup. Les labouleurs, ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le foie qui manque le moins. Un riche labouleur s'entend sa mort prochaine. Fait venir ses enfants, les parlera sans témoin. Pas de repas.